Madaras Barbara, Dr. Rohani Palni, Helmut Hofmann, Oberstufe Deutsch C1, Test- und Übungsbuch mit CD. Nemzet i tonkönyv kiadó, 2008. Text 1. Sie hören jetzt eine Radiosendung zum Thema Kinder und Karriere. Sie hören den Text zweimal. Abschnitt 1. Nicht das Altern der Bevölkerung, sondern der absehbare und sich voraussichtlich beschleunigende Rückgang unserer Bevölkerung ist das zentrale demografische Problem. Mit dieser These sucht der renommierte Bielefelder Sozialwissenschaftler Franz Xaver Kaufmann die Aufmerksamkeit besonders der Politik und der Wissenschaft auf sein neuestes Buch zu lenken. Sein Titel: Schrumpfende Gesellschaft. Vom Bevölkerungsrückgang und seinen Folgen. Darin macht Kaufmann klar, dass unsere Bevölkerungsentwicklung die Chancen auf mehr Wirtschaftswachstum immer weiter sinken lässt. Weniger Menschen bedeuten sinkende Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen im Inland, Wertverluste von Immobilien, steigende Kosten für Krankheit und Altenpflege, scharfe Verteilungskonflikte etwa zwischen Erwerbstätigen und Ruheständlern. Für diese Einschätzung liefert der Sozialwissenschaftler in seinem gut gegliederten Buch viele solide ökonomische und soziologische Fakten. Grund dieser demografischen Fehlentwicklung ist der Kinderschwund hierzulande. Das ist nicht ganz neu. Kaufmanns Verdienst ist jedoch, vorzurechnen, wie groß dieses Defizit mittlerweile ist. Kinder und Jugendliche mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten bilden, ökonomisch gesprochen, das sogenannte Humanvermögen einer Gesellschaft. Nimmt man das Ziel der demografischen Balance zum Maßstab, sind zwischen 1972 und dem Jahr 2000 9,6 Millionen Kinder zu wenig geboren worden. Die Kosten für diese fehlenden Kinder konnten sich die bundesdeutschen Privathaushalte und die öffentliche Hand sparen. Das Ergebnis: Die Investitionslücke in das deutsche Humankapital infolge der unter dem Reproduktionsniveau liegenden Fertilität während der letzten 30 Jahre darf also in erster Annäherung auf mindestens 2.500 Milliarden Euro geschätzt werden. Somit besteht dringender Handlungsbedarf. Deshalb sucht Franz Xaver Kaufmann im zweiten Teil seines Buches zunächst Antworten auf die Frage nach den Gründen des Kinderschwundes. Systematisch geordnet liefert er eine Zusammenstellung der wichtigsten Ursachen. Angefangen mit der Ausgliederung der Erwerbsarbeit aus dem Familienhaushalt im Zuge der Industrialisierung bis hin zum fundamentalen Wertewandel in den westlichen Gesellschaften gegenüber der Sexualität, der Ehe und der Kinderlosigkeit. Besonderes Gewicht kommt nach Auffassung der Bielefelder Soziologen dabei den sogenannten strukturellen Rücksichtslosigkeiten von Gesellschaft und Wirtschaft gegenüber den Familien zu. Weder in der Wirtschaft noch in den sozialen Sicherungssystemen werde ausreichend Rücksicht darauf genommen, dass Erwerbstätige zugleich Elternverantwortung tragen oder aufgrund ihrer Elternverantwortung nicht erwerbstätig sein können. Unterm Strich wird es so die Entscheidung gegen Kinder wirtschaftlich belohnt. Teil eines politischen Neuansatzes müsse zwingend auch die Thematisierung der ausgeprägten Kinderlosigkeit im Lande sein. Dass Kinderlose gegenüber Eltern privilegiert seien, werde wohl anerkannt, aber politisch trotzdem nicht korrigiert. In dem fundierten Buch von Franz Xaver Kaufmann kommt lediglich ein Aspekt zu kurz. Die von ihm kritisierte strukturelle Rücksichtslosigkeit der Wirtschaft oder noch allgemeiner formuliert der modernen Arbeitswelt gegenüber den Familien. Abschnitt 2. Wie diese Rücksichtslosigkeit von Eltern und ihren Kindern ganz alltäglich erlebt wird, veranschaulicht das von Nicola Biller-Adorno herausgegebene Buch Karriere und Kind – Erfahrungsberichte von Wissenschaftlerinnen. Es stellt die Lebenssituation von Akademikerinnen im Wissenschaftsbetrieb in den Mittelpunkt. Diese erfreuen sich bekanntlich in der familienpolitischen Debatte größter Aufmerksamkeit. Ihre überdurchschnittlich hohe Kinderlosigkeit treibt allen Politikern tiefe Sorgenfalten auf die Stirn. Umso mehr interessiert, wie die Betroffenen selbst ihre Lage sehen. In dem Sammelband kommen mehr als 30 Mütter zu Wort. Mütter aus den unterschiedlichsten Fachdisziplinen, junge wie alte, prominente und nicht prominente, alleinerziehend oder in einer Ehe lebend. Gemeinsam ist ihnen, dass sie den Spagat zwischen einem erfüllenden Beruf und Familie hinbekommen. Allerdings, und das macht das Buch höchst lesenswert, bekennen viele von ihnen freimütig, welchen Preis sie dafür bezahlen müssen. In ihrem Vorwort bringt es die ehemalige Präsidentin einer deutschen Hochschule so auf den Punkt. Ein Mangel an Muße und ein weitgehender Verzicht auf außerhäusliche Geselligkeit sind unvermeidliche Opfer eines solchen Doppellebens. Und noch immer verlangt das Doppelleben von Mutterschaft und Wissenschaft ein Übermaß an Willenskraft, Selbstvertrauen und Selbstdisziplin sowie eine gute Gesundheit. Das gilt auch für die Kinder. Nüchtern räumen die meisten Autorinnen ein, dass der moderne Wissenschaftsbetrieb in seinen Ansprüchen an den Einzelnen grenzenlos ist. Tägliche Arbeitszeiten von mindestens 10 Stunden bis oft in den Abend und ins Wochenende hinein verstehen sich von selbst. Die Teilnahme an internationalen Konferenzen oder längere Forschungsaufenthalte im Ausland ebenso. Abschnitt 3. Bereits das macht den Aufbau einer stabilen Partnerschaft zu einem schwierigen Unterfangen. Die Autorinnen haben sich dennoch für Kinder entschieden, allerdings auffällig oft nur für ein Kind. Und bei der entscheidenden Frage, wer die Betreuung übernimmt, fallen die Antworten teilweise höchst unterschiedlich aus. Die meisten Mütter haben sich nach der Geburt ihrer Kinder nur für wenige Wochen oder Monate vom Wissenschaftsbetrieb zurückgezogen. Die gesetzliche 3-jährige Familienzeit war für alle undenkbar. Anschließend organisierten sie oft Helferinnen, die ihnen die Betreuung der Kinder für den größten Teil des Tages abnahmen. In seltenen Fällen übernahm der Partner diese Aufgabe. Selbst mit externer Hilfe gab und gibt es immer noch derart viel zu tun, dass der Familienalltag ein ständiger Kampf gegen die Uhr ist. Das ist nicht nur für die Mütter ein Kraftakt, der an ihrer seelischen und körperlichen Substanz zehrt. Auch an den Kindern geht das nicht spurlos vorüber. Sie müssen ständig funktionieren, um den dichten Zeitplan ihrer Mütter und Väter nicht durcheinander zu bringen. Die 18-jährige Tochter einer Direktorin eines Max-Planck-Forschungsinstitutes hat daraus ihre eigenen Schlüsse gezogen. Ihre Mutter berichtet: Für sie hat die Art und Weise, wie ich mein Leben organisiere, keinen Vorbildcharakter. So weigerte sie sich beispielsweise bis vor kurzem, eine Uhr zu tragen. Sie weiß, dass mein Leben wirklich sehr stark von der Uhr regiert wird. Das ist der Preis meiner Karriere. Ich muss absolut effizient sein. Und demgegenüber zeigt sie eine deutliche Ablehnung. Natürlich haben sich alle Mütter darüber Gedanken gemacht, was passieren müsste, um dem Stress für sie selbst, ihre Partner und ihre Kinder ein Ende zu machen. Die meisten von ihnen rufen nach dem forcierten Ausbau öffentlicher Ganztagskinderbetreuung. Einig sind sich alle in der Forderung nach Abschaffung der familienfeindlichen universitären Gremiensitzungen zwischen 16 und 20 Uhr. Auffällig wenige Frauen kommen auf den Gedanken, die Mütter- und familienfeindlichen Strukturen des Wissenschaftsbetriebes grundsätzlich in Frage zu stellen. Etwa eine alleinerziehende Professorin für Immunologie. Eine wissenschaftliche Karriere vollzieht sich im Kontext internationaler Konkurrenz, das heißt auch im Wettbewerb mit Männern und kinderlosen Frauen, die sich zeitlich beinahe unbegrenzt einbringen können und dieses oftmals auch tun. Die jahrzehntelange Frauenfeindlichkeit der Hochschulen ist einer offenkundigen Mütterfeindlichkeit gewichen. Abschnitt 4. Ganz neue Einsichten will dagegen die Hamburger Journalistin Susanne Gaschke mit ihrem jüngsten Buch vermitteln. Schon der Titel »Die Emanzipationsfalle – Erfolgreich, einsam, kinderlos« dürfte für viele politisch korrekte Zeitgenossen und Zeitgenossinnen eine Provokation sein. Während sie immer noch darüber lamentieren, wie stark die Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft aufgrund ihres Geschlechtes benachteiligt seien, kommt Susanne Gaschke zu einem ganz anderen Befund. Heute studieren mehr Frauen als Männer. Der Anteil der Frauen, die promovieren oder habilitieren, hat sich seit Anfang der 80er Jahre vervielfacht. Die Zahl der Professorinnen wächst stetig. Selbst die letzte Männerbastion, nämlich die Bundeswehr, hat sich mittlerweile den Frauen geöffnet. Selbst wenn sie in diesen und anderen Bereichen noch nicht die gleiche Präsenz wie Männer erreicht haben, ist der Trend klar, steigend und unumkehrbar. Der beruflichen Karriere stehen keine gesellschaftlichen Rollenzwänge mehr im Weg. Dennoch sei der traditionelle Feminismus in einem zentralen Punkt gescheitert, nämlich bei der Kinderfrage. Unverändert gelte: Dass sich für Frauen in den letzten 100 Jahren nahezu alles geändert haben mag, nur nicht das Verhältnis zu Kindern. Frauen bekommen sie und Frauen behalten sie. Weder Väter noch Arbeitgeber halten Kinder für ihr Problem. Nach dieser Feststellung folgt üblicherweise die bekannte Plattitüde von den Männern mit ihrer verbalen Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre in der Kinderbetreuungsfrage. Erfreulicherweise begnügt sich Susanne Gaschke nicht mit dieser Modediagnose. Sie liefert in ihrem flott geschriebenen Buch eine differenziertere Sicht auf die Gründe, die Männer an einem partnerschaftlichen Lebensmodell hindern. Im Mittelpunkt ihrer undogmatischen Analyse stehen indes klar die Frauen. Sie sind für Gaschke nicht nur Opfer des beklagten gesellschaftlichen Missstandes, sondern maßgeblich Mitwirkende. Diese These untermauert die Journalistin mit einer anschaulichen Darstellung des Lebensgefühls der jungen Frauengeneration, ihren Prägungen, Werten, Zielen und inneren Widersprüchen. Dabei zitiert sie nicht nur informative Statistiken, sondern sie lässt sehr viel eigene biografische Erfahrungen einfließen. Am Ende zeigt für sie das moderne Frauenbild: Eine selbstbewusste, disziplinierte Frau, die ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt kennt und danach trachtet, sie zu optimieren. Die nach dem perfekten Partner sucht, dabei allerdings oft erstaunlich weibchenhaft auftritt, während sie ihren Intellekt eher verleugnet oder vernachlässigt. Eine Frau, die die Kinderfrage immer wieder verschiebt, um erst andere Aufgaben in ihrem Leben zu lösen. Also Einstellungen und Charakterzüge, die genau der gesellschaftlich tonangebenden Single-Kultur entsprechen. Einer Kultur, die von einem hedonistischen Freizeitstil bei gleichzeitiger totaler Arbeitsverfügbarkeit geprägt sei. Aus diesem Blickwinkel heraus erscheinen Kinder nur als Störfaktor. Deshalb ist es kaum verwunderlich, wenn die größten Gewinnerinnen der frauenpolitischen Erfolge, nämlich die Akademikerinnen, mittlerweile klare Spitzenreiterinnen bei Kinder- und Ehelosigkeit sind. Eben erfolgreich, einsam, kinderlos. Für Gaschke ein fragwürdiger gesellschaftlicher Fortschritt. Er bedeutet nicht nur einen Verlust an persönlicher Glückserfahrung, den das Leben mit Kindern mit sich bringt. Es ist zudem ein Verlust an Lebendigkeit und Zukunftsfähigkeit für unsere ganze Gesellschaft, weil dies maßgeblich mit zur Verkreisung des Landes führt.